1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Soundtrack für Fußgänger. Sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Misguided path and force the same embarrassed laugh and watch the matador attack. And the interloper will fall down in the shower. He'll split his head, he'll die within the hour. Pass into beautiful sleep, unlock the secrets you keep. I wish I had that power. Oh, but you came to your senses so late in the day. It's a pitiful sight. And there's something inevitable coming your way. And try as I might, I can't stay. Travel pills won't keep you on your feet. It's plain to see that balance has you beat. And who will pay for your crimes and even catch you sometimes? And who can stop you from the falling when we meet? Oh, 'cause I came to your rescue so late in the day, it's a pitiful sight. And there's something inevitable coming your way and try as I might. But I came to my senses so late in the day, it's a pitiful sight. And there's something inevitable coming my way and try as I might. Oh, as much as you fight, I can't stay. Musik zunächst von The Beatles. Im Vordergrund mein ewiger Lieblingsbeatle George Harrison und hier gerade verklungen und in wenigen Wochen mit einem neuen Album die britische Band The Leisure Society. Soundtrack für Fußgänger. Nur wo du zu Fuß gewesen bist, bist du wirklich gewesen. Dies ist eine Weisheit verbreitet von, nun ja, Leuten, die häufig zu Fuß gehen, klar. Aber ich kann versichern, sofern es nicht eh schon bekannt ist, es stimmt, es ist wirklich wahr. Frag nach etwa beim Briefträger. Der kennt vermutlich auch jeden einzelnen Meter seiner Tour im Schlaf. Wetten? Heute habe ich ihn echt beneidet, als er am frühen Vormittag vor der Tür Station machte. Ich sah ihm nach, wie er dann hinter der nächsten Straßenbiegung verschwand und wäre ihm am liebsten hinterhergelaufen. Einfach gehen. Von Haus zu Haus, Straße zu Straße, Stadt zu Stadt. Aus meiner Sicht übrigens der einzige handfeste Nachteil im Tätigkeitsfeld eines Briefträgers. Er kann ja eben nicht einfach weitergehen bis zur nächsten Stadt. Wenn die Leute anfangen, vom Frühling zu reden, muss ich fast schon reflexhaft immer an diesen alten Song von Hannes Wader denken. Unterwegs nach Süden, an das Meer. Also ich würde sagen, hätte ich auch nur einen Fuß heute wirklich vor die Tür gesetzt, ich säße jetzt nicht hier. Ich wäre unterwegs Richtung Süden und würde es am Ende vermutlich halten wie die britische Band The Wave Pictures. Never go home again. Geh bloß nie wieder zurück nach Hause. The milk bubbled out of the bottle in clotted lumps of foul cream. There were mice along the skirting boards, and there were rats in both of our dreams, snuffling in the corners of our vision, scuttling out of sight, and our lids found each other, and we jumped a little in the middle of the night. We jumped a little in the middle of the night. Go home again. We can never go home again. We can never go home again. Never go home again. The night that you nearly got arrested, I was driving around in my brother's car, looking for you in every place we've been, every falafel stand, every Turkish bar. Steps leading up to the old church, with the boarded up windows where we'd written our names. I wasn't sure that I wanted to find you, but I seemed to be hungry for more of your games. I seemed to be hungry for more of your games. We can never go home again. We can never go home again. We can never go home again, never go home again. Place. And we were the last town on earth. last town on our tired faces. We can never go home again. We can never go home again. We can never go home again. Never go home again. We can never go home again. We can never go home again. We can never go home again. Never go home again. Soundtrack für Fußgänger. The Wave Pictures, ein Trio aus England. Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang haben wir gehört. Wenn alle Bands so einfach klingen würden wie wir, hätten es die Leute nicht so schwer damit, zwischen guten und schlechten Songs zu unterscheiden, sagt Sänger David Tattersall. Eine irgendwie merkwürdige Ansicht, die aber, je länger ich darüber nachdenke, tatsächlich Sinn macht. Fußgängermusik. Eigentlich. Kein Ölwechsel, kein Gaspedal, keine Scherben, denen man ausweichen muss, man kann sogar drauftreten, mit Schuhen, nicht einmal eine Klingel, wie am Fahrrad. Zuletzt sah ich die Wave Pictures oben in Hamburg in einer Schangelbar an der Reeperbahn. Hasenschaukel heißt der Laden. Eine Französin stand mit auf der Bühne, Clémence Fréchard. Und ein hagerer, langer Typ war ebenfalls mit dabei, drehte sich nach meiner Erinnerung unentwegt Zigaretten, nestelte an einem Saxophon herum und hielt auch eine Flöte in der Hand, dann und wann. Alles Sachen, mit denen du auch vor einer Apotheke in der Innenstadt deine Vorstellung geben könntest. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich wohl zu Fuß nach Hamburg gegangen war. Ja, das würde jetzt passen. Aber ich muss gestehen, nein. Nach Norden raus gehe ich eigentlich nie zu Fuß. Immer nur nach Süden. So, dass ich die Sonne unmittelbar vor mir habe. Es ist besser so, ganz ehrlich. Thank you. bus in the graveyard. No places on the bus in the graveyard. Then maybe you'll find us and you're welcome to join us. Singing every evening is in hearts. Wir stehen geblieben. Soundtrack für Fußgänger. Der hagere Typ in der Hasenschaukel. Richtig. Früher nannte er sich vorzugsweise André Hermann Düne und bildete mit seinem Bruder Nehmann Hermann Düne das Rückgrat eben jener Band, Hermann Düne. Eine französische Band, wie ich nach zahlreichen Irrtümern bezüglich der Biografie endlich zu wissen glaube. Wiewohl die Mutter der beiden eine Schwedin ist und irgendwelche Leute nicht aufhören zu behaupten, die Gruppe käme aus New York, möglicherweise auch aus Australien. Fußgänger halt. Bei denen weißt du wirklich nie, wo sie gerade wirklich sind, wo sie sein werden, wo sie waren. Aber sie selber, sie wissen das. Denn nur wo du zu Fuß gewesen bist, bist du wirklich gewesen. Empty, it sure ain't worth a damn. 17 long years. I've spent all my money on whiskey and beer. I go to some hollow and set up my still. And if the whiskey don't kill me, I don't know what will. Wenn der Whisky mich nicht killt, wer denn bitte dann? Das die letzten Zeilen im gerade gehörten Song von The Punch Brothers. Eine mal mehr, mal weniger im Genre Bluegrass. Zauberhaft tätige Band, die aus einer Gegend kommt, wo man sie womöglich nicht unbedingt vermuten würde. Brooklyn, New York. Soundtrack für Fußgänger. Dieser eben erwähnte André führt entsetzlich viele Namen. Klaus Bong etwa, er wohnt inzwischen in Berlin. Oder auch Ben Haschisch. Meistens aber nennt er sich Stanley Brinks. Mit K, also nicht Brinks mit G, so wie die Kölsch-Rockband. Stanley Brinks. Sein aktuelles Video zum Song You Will Never Know zeigt ihn weniger als Musiker, sondern vielmehr als Friseur. Ja, Stanley schneidet einem beleibten Langhaarigen die Haare. Zumindest macht er Anstalten dazu und lässt anschließend jenen Langhaarigen mit einem Schirm über eine Dachterrasse tänzeln. Unfassbar und irgendwie komisch und ausgesprochen charmant ungelenk sieht das aus. Diesen Langhaarigen kenne ich übrigens. Er kommt nicht aus Berlin, sondern vom Sektor aus gesehen aus dem Süden. Ich war schon mal bei ihm, in südlicher Richtung, zu Fuß natürlich. I mix the water carefully, not too hot, not too cold. Massage your knife professionally. Neither too shy nor too bold. I was a lame pretender, and you were a good kid. Would you remember, and how would you feel if you did? The rain will fall, the winds will blow. Oh, oh, you didn't even know. The days will come and go. Oh, oh, oh. Between my expert fingertips, thoughts took off in a scented bubble. Now I'd know how to find your lips, and it would be no trouble. In the park, we let an hour go by. My sweater, a pillow for your head. How slow, how stupid was I not to give you my arm instead? The rain will fall, the winds will blow. Oh, oh, you didn't even know. The days will come and go. Oh, oh, oh, and you will never know. I found the love bomb. I could make you really care. I could make you dance. I could make you jump. But I won't, I swear. I could say it all so clearly. I'd teach the boy if I could. You will hardly see me, but I will make you look good. The rain will fall, the winds will blow. Oh, oh, you didn't even know. The days will come and go. Oh, oh, oh. And you will never know. And you said you didn't care about distance, that being miles apart didn't make any difference. I told you I was slow, and you thought that it was fun. And I said, well, I'd rather walk than run. And if one day I make it back to my homeland, if people know the songs that I wrote for my band, well, I'd buy new shoes for my daughter and a house for my mom. But you know, I'd rather walk than run. And you told me not to take the long way home nightly. You told me, David, you shouldn't take it lightly. You could get chased by some crook or even mugged by a bomb. And I was like, Mom, I'd rather walk than run. And it is crazy to think how mad I made you. And it's weird to think how bad now I miss you. Like when you stood there waiting for me in the early morning sun. And I was like, I'd rather walk than run. And now the aching in my heart amuse me, and memories of you confuse me. But if I have to rush to get you back, I will go alone. And you know, I'd rather walk than run. Well, you know, I'd rather walk than run. Eben gehört Stanley Brings, hier natürlich Hermann Düne. Der Typ im Video, der beleibte, langhaarige, er wird hoffentlich nicht böse sein, wenn ich so umschreibe, das ist Sigmar. Sigmar Roscher. Sigmar macht das Booking meines deutschen Lieblingsclubs unten in Wetzlar an der Lahn. Francis heißt der Laden, dem ich an dieser Stelle hier bereits auch schon einmal eine ganze Stunde gewidmet habe. Das Programm dort bedient sich wirklich aller Facetten guter und vor allen Dingen auch mutiger, neuer Folkmusik, und das seit vielen Jahren. Lange hatte ich von dem Club geschwärmt, ohne ihn je selber betreten zu haben. Doch im letzten Jahr war dann Schluss damit. Um die Sache richtig feierlich zu machen, pilgerte ich runter nach Wetzlar, zu Fuß halt, und erwähnte, dass eher beiläufig noch in der letzten Woche einem passionierten Radfahrer gegenüber, in einem dieser liebenswerten Schangelclubs, die es zum Glück ja nicht nur an der Reeperbahn gibt, in den hängenden Gärten, welch ein großartiger Name für diesen besagten kleinen Club. Auf der Bühne stand derweil Elli, ein schüchterner Mitzwanziger aus Berlin. Er präsentierte sein neues Album Uncanny Valley. Nur mit Gitarre und einem Handy, von dem aus er knisternde Sounds in seine kargen Songs streute, stand er da. Oder saß er? Ich glaube, er stand. Nach der Show sagte er mir, er wolle nur so viel auf der Bühne platzieren, wie er unbeschwert mit sich herumtragen könne. Deshalb auch Handy und kein Laptop. Immer mehr Leute hassen diese Dinger. Flüsterpop, raunte sich ein Teil des versammelten Publikums zu. Elli macht Flüsterpop. Morning has broken, sagte ich, erkundigte mich nach der Uhrzeit und murmelte irgendeinen Namen vor mich hin. Cat Stevens? Ja, ich glaube, der war's. Es war bereits verdammt spät. Elli, für mich hier und jetzt, eine Art Soundtrack für nächtliche Fußgänger. Say goodbye, it's time to leave. Your money paid for this trip. Soundtrack für Fußgänger. Lovely. Gerade gehört William Fitzsimmons mit einer älteren Nummer, So This Is Goodbye, im Markus Ganter Remix. Nur wenige Alben haben mich unter dem Strich so wahrhaftig ergriffen, wie das erste von William Fitzsimmons mir zugängliche Werk. Damals noch auf dem Haldern Pop-Label erschienen. Nur folgerichtig eigentlich, dass sich Fitzsimmons dort eben in Haldern auf dem Haldern Pop Festival erstmals dann auch live sah. Ich kam damals aus Norden. Die Sonne schien seit Tagen ohne Unterlass und ja, ich war zu Fuß unterwegs. Denn nur wo du zu Fuß gewesen bist, bist du wirklich gewesen. Es muss irgendwo in der Issel-Niederung gewesen sein. Ich ging durch relativ unbewohntes Gebiet, Wiesen, Weiden, Wälder und passierte eine Kuhwiese mit etwa 80 Tieren darauf. Die Kühe lagen ausnahmslos faul im Gras und würdigten mich kaum eines Blickes. Ihr hört eins live, riefe ich ihnen plötzlich überlaut zu, da sprangen sie auf und liefen allesamt auf mich zu. Zum Glück hielt ein Zaun sie auf, bevor sie mich vollends erreichten. Über die ganze Tragweite dessen, was unser Eins hier so anzettelt, bin ich mir rückblickend erst dort an der Weide wohl so richtig klar geworden. Selbst Kühe lieben diesen Sender, musste ich mir erstaunt eingestehen und ging nachdenklich weiter. Nachdenklich und auch wohl ein wenig stolz. Dans lequel tu t'installes, nous nous faisons le bal, nous nous paradons, soyons les plus beaux, soyons les plus beaux, nous marchons tout au bord de l'eau, la mer a bon dos. Elle maintient nos regards, elle nous renvoie des mots, elle nous renvoie de l'un vers l'autre. Soyons les plus beaux, chez les sœurs. Chacun de tes gestes abrite un vainqueur. Prête-moi ton char, que je n'y prenne pas mal. Et dénuder ton cou, c'était un stratagème pour l'ouvrir au leurre, pour y glisser des dons. Soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons les plus, soyons les plus beaux. Devient pâle et nos couleurs d'eau. Si nous restons au bord, que deviendra-t-on? Dès lors tu m'implores, nous nous implorons, mettons-nous d'accord. Soyons les plus beaux. Soyons les plus. Soyons les plus beaux. Soyons les plus. Soyons les plus beaux. Soyons les plus. Soyons les plus beaux. Soyons les plus. Soyons les plus beaux. Soundtrack für Fußgänger. Den damaligen Tourmanager von William Fitzsimmons treffe ich übrigens seit der damaligen Begegnung immer wieder. Peter ist sein Name. Er hat mich zuletzt noch bekannt gemacht mit einem neuen, jungen Schützling, den er nun schon eine Weile betreut, Helmut. Helmut arbeitet gerade an seinem Debütalbum. Nach dem Ellie-Konzert musste ich ihm dringend schreiben, denn Ellie möchte Helmut liebend gerne kennenlernen. Die Arbeitsweise der beiden, unter anderem mit geschickt inszenierten Gitarrenloops, ähnelt sich in gewisser Weise. Und so hatte ich Ellie von Helmut erzählt. Der sei vermutlich Isländer, hatte ich gesagt, spreche aber auch Deutsch. Vielleicht auch sei er Italiener. Adriano zumindest riefen ihn einige Vertraute. Helmut schrieb mir zurück, er kenne Ellie bzw. dessen Musik, sie würde ihm auch gefallen. Aber er sei kein Freund davon, mit einem Handy auf die Bühne zu gehen. Das sei ihm viel zu viel Firlefanz. Und, schrieb Helmut weiter, ich müsse ihm dringend bei Zeiten mal eine Liste mit äthiopischer Funkmusik zusammenstellen. Leicht ist das nicht. Schließlich kenne ich Äthiopien eher flüchtig. Soundtrack für Fußgänger. Äthiopien freilich könnte in der Hinsicht eine wahre Goldgrube sein. Und tatsächlich habe ich mich jetzt zuletzt mehrfach gefragt, ob ich da nicht mal runtergehen sollte. Von der Himmelsrichtung her müsste es eigentlich passen. Ich wäre jederzeit unterwegs nach Süden. Will be so. Ich bin unterwegs nach Süden und will weiter bis ans Meer. Will mich auf heiße Kiesel legen und dort brennt die Sonne mir. Die Narben aus dem Nacken, jeden Kratzer, jeden Fleck. Das von den tausend Händen, die mich das ganze Jahr befingert und geschlagen haben, keine Spur mehr übrig bleibt. Und wenn der Wind mir fetzenweise meine alte, tote Haut vom Rücken fegt, als weiße Asche steh ich auf und bin gesund. Soundtrack für Fußgänger runter nach Äthiopien. Erst aber einmal werden wir wohl nochmal nach Wetzlar gehen. Der Radfahrer aus den hängenden Gärten will unbedingt mit darunter, zu Fuß. Na, da wird Sigmar Roscher, der Mann vom Franzis-Club, sich hoffentlich freuen. Vielleicht stellt er ja sogar ein Willkommen-Kollektiv auf die Beine oder besser auf die Bühne. Bitte nicht missverstehen, dieses Willkommen-Kollektiv ist keine Kommune vor den Toren Wetzlars, die Fußgänger im Kollektiv Willkommen heißt. Nein, das Willkommen-Kollektiv ist ein großer Kreis von Musikern mit Sitz im englischen Seebad Brighton. Die Akteure des Kollektivs spielen in zahlreichen Bands, teilweise doppelt und dreifach. Das gilt insbesondere für einen Musiker namens Will, der auf nahezu jeder Veröffentlichung vertreten ist. Daher auch der Name des Willkommen-Kollektivs. Will kommen. Will ist überall dabei. Kommen eben. Die Palette der Bands reicht von The Leisure Society über The Miserable Rich und Shoreline bis hin zu Laish. Gastrollen einzelner Musiker bei Mumford & Sons gibt es auch, ebenso umgekehrt. Dazu kommen viele Einzelinterpreten und natürlich auch Freunde, des Kollektivs. Und ein Plattenlabel, Willkommen Records. Bitte unbedingt besuchen, es gibt dort einen wunderbaren Sampler, kostenlos zum Downloaden. Und nicht zuletzt natürlich diese wundersame Band Sons of Noel and Adrian. Adrian, Adrian, Adriano, Helmut, bist du das? Man weiß heute wirklich oft nie, wer gerade als was in welcher Mission wo ist. Zuletzt noch, am Rosenmontag, gastierten die Sons of Noel and Adrian unten im Francis. Ich war bereits im Griff, mich auf den Weg zu machen, als mir plötzlich klar wurde, wenn du das jetzt tust, kommst du am Ende nicht wieder nach Hause. Soundtrack für Fußgänger. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Kids are cruel around here. They throw by wood and dark stone. Kids are cruel, don't you?